Die Fehlmann-Kolonne. Morgen grüßt schon aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Werden wir nicht weichen, schickt dann auch die Kugeln hageldicht. Mit uns stehen Kameraden ohne Gleichen, und ein Rückwärts gibt es für uns nicht. Break.